eine 18-jährige Singer-Songwriterin mit einem Lied von ihrer zweiten Platte, einer EP im Single-Format mit 4 Chansons. C'est à l'amour auquel je pense. Die Platte erschien 1962. Damals gab es den Begriff Singer-Songwriter natürlich noch nicht. Er wurde erst Anfang der 70er Jahre für Leute wie Carole King, James Taylor oder Joni Mitchell geprägt. Umso erstaunlicher war es Anfang der 60er Jahre, dass sich ein weiblicher Teenager mit selbst oder zumindest teilweise selbstgeschriebenen Liedern im Musikbusiness Gehör verschaffen konnte. Und diese Frau war Françoise Hardy. Hier ist noch einmal Françoise Hardy, 4 Jahre später, anno 1966, mit einer Melodie, die aus Italien kommt. In der französischen Version handelt das Lied von der ernüchternden Begegnung mit Orten und Dingen der Kindheit. Dort, wo früher Bäume standen, ist jetzt eine Stadt und das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, existiert nicht mehr. La maison où j'ai grandi.